So, wir fangen an. Ich begrüße euch ganz herzlich, auch die, die online sind. Und wir haben ja das letzte Mal uns mit dem Geist des Ahab befasst. Und da können wir nicht stehen bleiben, weil das ja so ein doppeltes Gespann ist. Da gehört noch die Isabel dazu. Und wo ein Ahab ist, da ist eine Isabel. Das haben wir sicherlich noch behalten. Und wenn der Ahab dafür Sorge trägt, dass er kein Ahab mehr ist, dann kann die Isabel nicht viel machen. Und das ist eine gute Sache. Dann fängt sie an, sich disziplinieren zu lassen. Und das ist wichtig. Heute geht es also um Isabel. Und man stellt sich immer wieder die Frage, ist das eigentlich die gefährlichste Frau in der ganzen Bibel? Das kann ich nicht sagen. Bonke hat mal gesagt, die moderne Isabel, es geht ja heute um die Isabel von heute, die moderne Isabel ist näher, als du denkst. Ja. Ja, ich musste auch schmunzeln. Aber vielleicht ist es ja bei einigen so. Trotzdem glaube ich, dass all die Merkmale, die ich heute euch nochmal vorführen möchte, von der Isabel, vom Geist der Isabel, die sind wichtig, damit wir sie erkennen können. Wenn wir nur die Merkmale so kurz erwähnen, bleibt das gar nicht sitzen. Ich könnte jetzt sie alle nacheinander aufzählen. Ich will versuchen, in der kurzen Zeit, mir läuft immer die Zeit weg, doch euch einiges weiterzugeben. Und zwar, wie zeigt dieser Geist sich heute? Vorwiegend stärker bei Frauen. Das letzte Mal ging es hauptsächlich um die Männer. Aber heute geht es um die Frauen und komischerweise sind diese Merkmale, diese dämonischen Merkmale sogar noch länger. Also sie ziehen sich in die Länge. Das fand ich persönlich gar nicht so gut. Ich habe auch willentlich ein paar ausgelassen, weil das, ich dachte, es wird viel zu lang. Aber ihr findet das schon noch raus. Ich will aber gleich zu Anfang sagen, ihr müsst nicht gleich denken, ich bin die Isabel. Wenn ihr 3 oder 5 von diesen Schwächen bei euch vorfindet, das ist noch nicht viel. 3 bis 5. Ja, es ist eine Person, die ganz schnell bereit ist, alles in die Hand zu nehmen. Das kann man sich leicht merken. Wenn so jemand auftaucht und meint, sie muss alles gleich übernehmen. Es ist auch eine Person, die manipuliert und kontrolliert. Aber auf eine sehr üble Weise. Sie hält möglichst Informationen zurück. Warum? Weil das auch eine Form von Kontrolle ist. Wenn sie Informationen für sich behält und dann kommt der passende Moment, dann schüttet sie die Informationen aus und sie ist dann die Einzige, die es weiß. Und ja, Informationen zurückzuhalten absichtlich ist natürlich ein mächtiges Werkzeug der Kontrolle. Sie meldet sich immer wieder freiwillig. Wenn keiner will, sie will immer. Und warum will sie immer alles übernehmen? Weil, weil sie Kontrolle über die Dinge erlangen will. Das ist für sie ganz wichtig. Sie hat also eine nervöse Energie. Und sie ist scheinbar unerschöpflich und begierig, sucht sie nach Möglichkeiten, bei Projekten federführend zu sein. Wenn also immer jemand gleich federführend sein will, aufpassen. Ja, es gibt viele charakteristische Merkmale für den Geist der Isabel. Diese Person weigert sich, Schuld und Fehler zuzugeben. Manchmal ist das auch nicht so einfach, etwas zuzugeben, was man gemacht hat, aber das sollte man tun. Sie kann auch schwer sagen, es tut mir leid, wenn sie andere verletzt hat. Wenn es nicht anders geht, dann macht sie das, aber es kommt nicht von Herzen, nur der Form wegen. Isabel ist nicht irgendwer. Sie ist offen für okkulte Einflüsse. Diese haben sie schlussendlich auch zu dem gemacht, was sie ist. Sehr gut. Da gibt es einige, und vielleicht sind auch hier einige da, die sich noch vor einigen Götzen niederbeugen. Bei uns Christen sieht das ja schon ein bisschen anders aus als in der Welt draußen. Hier sind wir an einem geborgenen Ort und haben über die Jahre ja schon so vieles ablegen können von Charakterschwächen, davon gehe ich aus. Bei der wunderbaren Lehre, die es hier gibt, können wir mit Leichtigkeit einfach drauf stoßen und das von uns trennen. Und das können wir auch wiederholt machen. Oft ist es ja so, dass ein einziges Mal bearbeitet nicht auf die Dauer hält. Ich muss einfach dabei bleiben. Ja, sie beugt sich zum Beispiel vor Filmen, vor Horoskopen. Ich habe jetzt nur das bisschen, was noch bei Christen so zu finden ist, rausgesucht. Sexuelle unreine Praktiken. Auch Pornografie kommt vor, Selbstbefriedigung und so weiter. Okkulte Praktiken, da ist sie recht interessiert bei Yoga. Und Reiki zum Beispiel, das mögen viele. Ich hatte mal jemanden zu Besuch aus der Pfalz in Hamburg und wir haben darüber gesprochen, über Reiki. Sie hat Reiki gemacht und kannte Jesus noch nicht. Und ich habe ihr dann über Jesus erzählt und auch, warum das nicht so gut ist und so weiter. Und sie hat tatsächlich ihr Leben Jesus übergeben. Hat das eingesehen, hat das gemacht, aber als sie dann zurück in der Pfalz war, hat sie sich doch wieder von den Freundinnen mitreißen lassen. Also man muss dann schon einen ziemlich starken, scharfen Schnitt machen bei solchen Sachen, weil bei Reiki auch sehr oft der hellseherische Geist dabei ist. Die können sehr gut in die geistliche Welt schauen. Das ist natürlich eine Gabe von Gott, aber sie muss gereinigt werden. Ganz stark muss sie gereinigt werden. Ich habe über Jahre ein junges Mädchen begleitet. Wir haben uns auch schließlich angefreundet. Sie war Teenie, als ich sie kennenlernte, und sie war für ihr Alter sehr weit entwickelt und wir haben oft miteinander gebetet, selbst meine Jungs, der eine vor allen Dingen, der ist mit seinen Fragen zu ihr hingegangen, wo die Mama nicht immer alles wissen muss. ist er lieber zu ihr hingegangen. Sie war nur ein paar Jahre älter als er. Und sie war so weise in dem, was sie auch gesagt hat. Und schlussendlich haben wir uns einmal die Woche nach der Arbeit getroffen bei ihr und haben Lobpreis gemacht, gebetet und über alles geredet. Und irgendwann merkte ich, die sieht aber extrem viel. Und das ist ja auch schön, wenn man viel sieht. Aber irgendwas wurde unruhig in mir. Und ich habe dann Gott gefragt, den Heiligen Geist gefragt, was ist da los? Weil sie doch so gut entwickelt ist, so wunderbar gewachsen ist und aus einer sehr desolaten Familie gekommen ist. Aber sie war völlig anders dann mittlerweile geworden. Und eines Tages hatte ich den Impuls, frag sie doch, ob irgendeiner in der Blutlinie auch so gut sehen kann wie sie. Und dann sagte sie, meine Mutter nicht, aber meine Oma, die sieht auch so viel. Und ist sie Christin? Nein, die war nicht und ist nicht Christin. Aha. Und kurz darauf habe ich jemand anderes kennengelernt. Und auch diese Person konnte gut sehen. Und ich fragte dann, oder hat einen Eindruck gehabt. Und ich habe dann gefragt, oder sie hat gesagt, mein Chef hat das auch gesehen. Wir unterhalten uns immer über all das, was wir sehen. Und dann wusste ich natürlich, das ist eine hellseherische Gabe, denn der Chef war auch nicht gläubig und die Großmutter war auch nicht gläubig. Und das kommt oft vor, dass Menschen, die zum Glauben kommen, sehr gut sehen können und das ist ja auch wunderbar, aber ich glaube, diese Gabe muss dann gereinigt werden und dann kann diese Person diese Gabe wunderbar gebrauchen. Nur ein bisschen aufpassen. Viele sehen viel und es ist wichtig, dass das auch rein ist. Und sie hatte auch damals so viel gesehen, was auch wirklich so war. Aber das andere musste einfach abgetrennt werden. Ja, Akupunktur, das ist auch so eine Geschichte. Ich war immer dagegen. Ich hatte das in irgendwelchen Büchern gelesen und als ich, darüber habe ich schon mal berichtet, so stark krank geworden bin, da hat der Kopf so wehgetan und das über Jahre hinweg, dass Schmerzmittel überhaupt nicht geholfen haben. Die Gebete haben bis dato noch nicht so richtig gegriffen, obwohl sehr viel für mich gebetet wurde. Und dann sagte jemand zu mir, Margarita, geh doch zur Akupunktur. Und dann sage ich, das kann ich nicht, ich bin Christ. Ach, sagt sie, bete vorher. Ich habe das tatsächlich dann gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und bin zu dem Arzt, aber habe vorher ordentlich gebetet. Das hat null gewirkt, weil ich alles vorher kaputt gebetet hatte. Aber beim nächsten Hauskreistreffen, als wir Lobpreis gemacht hatten, sagte der Lobpreisleiter, Margarita, ich habe ein ganz komisches Bild von dir gehabt. Du hast ein Gesicht gehabt mit lauter Nadeln. Habe ich gedacht, gleich ertappt. Und dann hatte ich es einfach auch, ich war sicher, das mache ich nie wieder. Das funktioniert auch nicht, wenn man vorher alles bricht. Sowieso nicht. Und ich habe dann dem Arzt geschrieben, was ich darüber denke und dass ich Jesus kenne und so weiter und habe ihm dann ein Neues Testament dazu gelegt. Er war sehr nett und freundlich, der Arzt, hat aber nie geantwortet. Leider nicht. Aber ich bin nicht mehr hingegangen. Das hat nicht geholfen. Aber ihr wisst ja, dass ich später dann vollkommen geheilt wurde. Und das ist bis heute so. Wunderbar. Ja, Mordgeist hat Isabel auch, wenn sie eine richtige Isabel ist. Nicht nur einige Schwächen davon oder dämonische Merkmale. Zu mir kam mal eine junge Frau und sagte: Margarita, ich habe eine Freundin, die ist noch jünger als ich, die ist, ich glaube, so ungefähr 14, 15, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war, und die ist schwanger geworden und die geht noch zur Schule, die kann das Baby gar nicht bekommen. Wir haben uns das so vorgestellt, wir lassen es wegmachen, sie lässt es wegmachen und dann bitten wir um Vergebung. Und ich habe gesagt, das funktioniert so nicht. Also vorsätzlich etwas tun und dann nachher bei Jesus um Vergebung bitten, davon rate ich ab, habe ich gesagt. Das kann ich nicht unterstützen. Ungefähr eine Woche später kommt sie freudestrahlend zu mir und sagt, sie hat wegmachen lassen. Wir haben dann um Vergebung gebeten und jetzt hat sie vollen Frieden. Und ich glaube nicht, dass sie Frieden hat, aber es ist wichtig, dass wir da einfach dazu stehen, was Gott über Abtreibung sagt. Das ist eine gefährliche Sache. Und ja, das hat auch oft mit Blut zu tun, weil beim Feind das Blut eine besondere, ja, Kraft hat. Und deswegen werden auch manchmal Kinder eben abgetrieben oder aber sie werden missbraucht. Ja, darüber hatte ich schon mal gesprochen. Das ist, jetzt geht's weiter mit der Folie 3. Die Isabel hat auch einen Täuschungsgeist. Warum? Er muss die göttliche Autorität durch die eigene Autorität ersetzen. Alles muss immer gut aussehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Alles muss immer gut aussehen. Aber tut's das? Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo wir nicht gerade so gut aussehen. Und damit zu Jesus gehen, das ist wichtig. Und nicht dem anderen Halbwahrheiten erzählen und dem anderen etwas vorzutäuschen. Damit kommen wir nicht weiter. Ja, sie heimst gerne Lob ein. Ja, sie mag es, im Mittelpunkt zu stehen, das Lob und die Ehre zu bekommen, aber nicht unbedingt etwas dazu beizutragen. Einfach so. Ja, und der Geist der Isabel benutzt Menschen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und andere lässt sie gerne die schmutzige Arbeit tun. Ihr könnt dort immer wieder mitlesen. Sie will ihre Ziele erreichen. Der Geist der Isabel ist clever in ihrer Vorgehensweise. Verwirrte Rede. Ja, man sieht oft, wenn sie spricht, also dass da nicht immer die Regel der Logik dabei ist. Sie redet so drumherum. Und das verschafft ihr natürlich dann wieder Kontrolle. Und sie wechselt dann, wenn sie meint, jetzt werde ich gleich erwischt, dann wechselt sie 5-mal das Thema. Immer von einem Thema zum anderen. Ja, Verwirrung deckt ihre Machenschaften. Das ist so ihre Wesensart. Und sorgt dafür, dass diese Machenschaften nicht ans Licht kommen. Sie lügt auch sehr gerne. Und zwar auch sogar überzeugend. Und Man sagt, dass niemand besser lügen kann als Isabel. Weiß ich nicht. Aber das sagt auf jeden Fall aus, dass sie schnell bereit ist zu lügen. Und es gibt tatsächlich Menschen, ich kenne welche davon, die können sehr gut lügen und das dann aber auch verwischen. Sie machen dir einfach ein X für ein U vor und führen dich an der Nase herum. Ja, dieser Geist ist rebellisch und widerspenstig. Sie ignoriert gerne Leute. Das ist eine typische Marsche von Isabel. Leute, die ihr nicht passen und die ihr nicht nach dem Mund reden, einfach zu ignorieren. Sie hat es am liebsten, wenn alle ihrer Meinung sind. Und sie redet dann auch pausenlos, damit der andere keine Chance hat, dazwischen zu gehen. Das ist typisch für sie. Unentwegt reden. Aber dazu kommen wir gleich. Es gibt auch geistliche Leiter, die können einfach eine neue Idee oder einen Vorschlag nicht akzeptieren. Sie finden ihre Einstellung zu einer bestimmten Arbeit oder Dienst, die muss einfach so bestehen bleiben, wie er es denkt. Solche gibt es, aber ich hoffe ganz wenig davon. Isabel wird selten jemanden loben. Und sie kann Dankbarkeit kaum zeigen. Manchmal, wenn sie sich erwischt fühlt, dann sagt sie doch Danke. Aber sie meint es gar nicht so. Man merkt, das kommt gar nicht aus dem Herzen. Ja, und sie kritisiert sehr gerne. Also es wird hier jetzt ganz leise, merke ich. Das drückt, gell? So viele Merkmale. Das verstehe ich. Wir haben es auch bald geschafft. Dann wird's. Ja, wenn ihr, wie gesagt, ein Plan nicht von einem anderen gefällt, dann ignoriert sie ihn oder schiebt ihn einfach weg. Sie ist anderen immer eine Nasenlänge voraus. Das muss ja anstrengend sein, finde ich. Weil sie immer zu Leute ausstechen möchte. Das sind keine guten Verhaltensweisen. Aber von ihrer Kontrollposition her muss sie das einfach, weil da so viele Geister mitschwingen, das ist eine richtige Gang, dass sie, dass sie einfach übernommen wird. Sie braucht da ziemlich viel Freisetzung, aber da kommen wir noch dazu. Ja, wenn andere etwas erzählen, was sie erlebt haben mit Jesus oder auch was ihnen sonst gut gelungen ist, dann wird sie, wie schon angedeutet, mit eigenen Leistungen sofort prahlen, damit das andere einfach zur Seite geschoben wird. Sie beschlagnahmt auch Informationen. Und sie verfügt über massenhaft Daten, Fakten, Details über das Leben von vielen Leuten. Und Menschen fragen sich, wo weiß sie das alles her? Das ist auch teilweise sehr schleierhaft. Aber da sie auch, und da kommen wir gleich dazu, eben auch eine hellseherische Gabe hat, weiß sie vieles. Und wenn man sie fragt, wo weißt du das schon wieder her? Das weiß ich eben. Und das ist ja auch keine so schöne, nette Antwort. Höflich klingt sie auf keinen Fall. Sie muss einfach wissen, dass sie im dieses Gefühl haben, Macht zu haben. Unentwegt reden, hatte ich auch schon kurz erwähnt. Das unentwegte Reden lässt sie also als Kontrolle zu. Das ist für sie wichtig, da hat sie alles in der Hand. Und derjenige, der mit ihr zusammen ist, der ist verurteilt zum Zuhören. Und das ist dann auch ein bisschen langweilig für den anderen. Also meine engste Freundin wird sie nicht werden. Also sie kann sich gar nicht unterordnen. Das ist auch ein Thema bei ihr. Sie nutzt immer jede Gelegenheit aus, um Anerkennung zu bekommen. Sie ist richtig süchtig nach Anerkennung. Nur dann fühlt sie sich ein bisschen wohl in ihrer Rolle. Sie ist auch penetrant und dominant. Eine Person, die den Geist der Isabel hat, übt Druck aus und trifft ohne lang etwas zu besprechen dann die eigenen Entscheidungen. Sie hat, als ob es ob der andere keinen Menschenverstand hätte. Sie entscheidet einfach und fragt nicht, was meinst du? So hellseherisch veranlagt zu sein, kommt jetzt erst, aber ich habe das Wichtigste gesagt, dann können wir da drüber weggehen. Sie streut auch Samen der Zwietracht. Das gibt so Menschen, das dauert nicht lange, wenn die da sind oder man irgendwo ist. Dann stechen manchmal in einer Gruppe von, ich bin oft auf Geburtstagen gewesen, wo 40, 50 Leute waren. Und es gab immer wieder so bestimmte Leute, die so ein Stück weit Zwietracht gesät haben. Und das ist auch, das muss nicht gleich eine Isabel sein, aber das ist auf jeden Fall eine Charakterschwäche von ihr. Ja, die Aufmerksamkeit sich auf sich lenken ist der nächste Punkt. Sie liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Und sie zahlt auch gerne anderen alles heim. Ja, das ist auch nicht ermutigend für uns, aber es ist bei ihr so. Und eine Isabel hat nie Unrecht. Die Folie 5, bitte. Aber manchmal gibt es ja auch tatsächlich Leute, die immer Recht haben, oder? Also ich habe schon solche kennengelernt. Wenn ihr nicht, dann seid ihr die Glücklichen. Ja, alles wissen. Ja, ihre Meinung ist ihr Götze. Sie ist auch sehr ehrgeizig. Ich will, was ich will, wenn ich es will. Und dabei bleibt sie. Ja, man könnte auch sagen, dass das eine Form der Anbetung ihres eigenen Willens ist. Ein Isabel-Leiter wird nie sagen, wir haben eine Vision. Was sagt der? Ich habe meine Vision, sieht so und so aus und so machen wir das. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, ist der nächste Punkt. Das ist aber bei Isabel Manipulation. Mit der Freundschaft hat sie es nicht so, aber um Zugang zu der Person zu bekommen, schenkt sie dann was und diese Person fühlt sich dann schuldig, auch irgendwas wieder zu schenken. Und das ist eine kontrollierende Taktik. Der nächste Punkt ist die Unabhängigkeit. Isabel lässt sich von niemandem was sagen. Und sie verbrüdert sich auch mit niemandem. Sie kooperiert nicht mit anderen. Jetzt sind wir, jetzt kommt noch die Religiosität. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das weiß jeder, was eine Religiosität bedeutet. Ich komme ursprünglich aus einer religiösen Familie. Das heißt, der Heilige Geist hatte keinen Raum zu Hause. Meine Eltern liebten Jesus und ich verdanke ihnen auch, dass ich zum Glauben gekommen bin. Aber das war alles mit einer Pflicht verbunden. Und als ich mit 10 Jahren Ja sagte zu Jesus, war das nicht meine eigene Entscheidung. Und das war so schlimm, dass ich über Jahre einfach nicht durchgebrochen bin. Der Billy Graham war da und es war eine Riesenversammlung. Und da gibt es ja immer so ein Team, das sich kümmert um die, die Hand heben und nachher ein Gebet sprechen. Und da gab es eine Frau, die hatte auch solche Tendenzen, das weiß ich aber erst heute. Die ist zu mir gekommen und sagte, Margarita, heute bist du dran, das weiß ich. Und packte mich bei der Hand und schleppte mich nach vorne. Und da ich gewohnt war zu gehorchen bei uns zu Hause, hat Disziplin stattgefunden und wir gehorchten unseren Eltern, ist ja auch nicht so schlecht, aber nicht immer hilft das weiter. Die Liebe fehlte manchmal bei der vielen Arbeit. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der hat mich auch sehr geliebt, war ein Bauer und Bauern sind oft auf dem Feld und haben für die Familie kaum Zeit. Ja, und ich habe dann Jahre gebraucht, um den Heiligen Geist zu erfahren. Ich bin dann zu einem Pastor gegangen, weil ich ja fleißig die Bibel gelesen habe. Das war ja auch Pflicht, jeden Tag ein Kapitel. Und ich habe dann immer geguckt, ist es kurz oder lang? Und wenn es kurz war, war ich gleich ganz fröhlich. Ich hatte keinen Bezug. Ich hatte keinen Bezug zu Jesus. Ich habe gebetet, so wie meine Eltern gebetet haben, ganz religiös. Und ja, ich bin dann zum Pastor hin, in Asunción, Paraguay war das, und dachte, der weiß vielleicht mehr als meine Eltern. Weil ich ja gelesen hatte in der Bibel, dass der Heilige Geist Wunder macht und so weiter. Und dass man in Sprachen beten kann. Und das haben meine Eltern verboten, sowas zu machen. Und ja, dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ich kann gar nicht mich so sehr freuen an meinem Glauben. Mir fehlt da vieles. Und die Bibel erzählt was ganz anderes, als was ich erlebt habe und erlebe. Und das hatte ich schon mal kurz angerissen. Da hat er dann gesagt, das liegt nur an deinem Temperament. Ich kann dir da auch nicht helfen. Wir sind unterschiedlich. Der eine ist Choleriker, der andere Sanguiniker und so weiter. Und ja, und ich ging dann ganz betröpst nach Hause. Aber das hat alles Jesus gesehen. Er hat das beobachtet, wie der Hunger in mir so gewachsen ist und ich immer nur abgewiesen wurde. Nein, heute nicht mehr und so weiter. Ja, aber das hat sich dann im Laufe der Jahre geändert. Das ist sehr gut so. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier erwähnen will, ist die Verführung. Von Isabel geht eine ganz starke Verführung aus. Sie verführt Menschen. Nicht zum Guten hin, sondern zum Schlechten. So, wie werde ich jetzt frei von Isabel? Geistern. Das ist ja ein Konglomerat. Andere sagen, das ist eine richtige Gang. Glaube ich auch. Das, was ich vorgetragen habe, das klingt nach einer Gang. Und die arbeiten sehr gut miteinander. Ja, das sind Isabel-Geister, sind dämonische Geistmächte. Die nennen sich Isabel-Geister. Das ist ihre Bezeichnung. Der Name Isabel ist ja nur eine Bezeichnung. Es gibt auch Frauen, die heißen Isabel und haben nichts mit ihr zu tun oder mit diesem Geist. Ja, wie wird man frei vom Geist der Isabel? Der steht ja hauptsächlich hinter Narzissmus. Und Narzissten habt ihr sicherlich alle schon kennengelernt. Mit ihrem schwierigen Charakter. Es ist gar nicht einfach, mit Narzissten zu leben. Und das Opfer sind immer die, die mit diesen Menschen leben müssen. Als einen Narzissten bezeichnet man einen Menschen, der dem Geist der Isabel und diesen ganzen dämonischen Mächten, diesen ganzen Schwanz, der dahinter herkommt, Raum gegeben hat, durch ihn zu werben. Opfer sind, wie gesagt, immer die Menschen, die mit diesen Personen zu tun haben. Und einen Narzissten als Chef zu haben, ist echt auch nicht einfach. Und die gibt es aber immer wieder. Ich kenne einige davon. Und ich bin immer froh, wenn ich nicht zu oft auf so einen stoße. Aber sie haben ein schweres Leben. Aber es gibt die Möglichkeit, für sie zu beten und dass sie einfach sich entscheiden, sich von diesen Geistern zu trennen. Aber das ist, wie ich am Anfang in der ersten Stunde, auch in der zweiten, dritten gesagt habe, eine Reise, weil dieser Geist so viele Kontrollmuster hat. Und er selbst weiß das, kann das gar nicht nachvollziehen, weil diese Person ist so aufgewachsen, hat immer mit diesen Mächten gelebt und kann das eigentlich gar nicht nachvollziehen. Und da braucht es ja eine Sensibilität und ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Und eine Erneuerung des Denkens, weil sie viele unterschiedliche Denkmuster hat. Und jedes Merkmal ihres Charakters ist ja wieder wie eine eigene Gruppe, also eine Festung. Vielleicht kann man das so sehen, ganz oben sitzt die Isabel und darunter gibt es viele Unterfestungen. Die Festungen, die ich hier erwähnt habe, Lüge, Stolz, Widerspenstigkeit und alles, was ich hier aufgezählt habe. Und die arbeiten miteinander, die unterstützen sich gegenseitig. Wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie Stress mit dem Feind. Und sie gehorchen dann auch dem Geist der Isabel. Und das ist, die Freisetzung ist nicht der erste Schritt. Sie muss erstmal erkennen und dafür beten, dass sie erkennt, dass sie voller Kontrollmuster ist, voller falscher Denkweisen. Deswegen ohne die Erneuerung des Denkens kommt sie nicht frei. Und wenn sie ein Kontrollmuster angeht, jemand muss dabei sein, anders geht das gar nicht, weil sie es gar nicht richtig checken kann. Oder er, der Geist, der will ja gar nicht gehen. Das ist ja sein Zuhause. Der wird alles tun, dass er nicht gehen muss. Und es kommt aber aufgrund von Gebet, kommt es dann dazu, dass sie das erkennt, bittet auch um Vergebung, kehrt um, aber es hält manchmal nicht mal einen Tag. Weil diese anderen, die stehen ja auch alle auf gegen sie. Und es braucht dann eine Person, die stark ist, die weiß, wo es lang geht. Und oft ist es ja eine Frau, kann auch ein Mann sein, diesen Mächten und den Kontrollmustern konfrontiert. Und immer wieder neu. Und es reicht nicht eine einzige Freisetzung. Sie muss begleitet werden und ein Kontrollmuster nach dem anderen muss abgetrennt werden. Und sie muss lernen, in dem neuen Leben zu leben, was ihr der Heilige Geist ja, was Jesus ihr geschenkt hat. Das heißt nicht, dass sie nicht will, wenn sie sich für Jesus entschieden hat. Sie kann es nur noch nicht alleine. Deswegen braucht es dringend diese Person, die diesen unterschiedlichen Geistern konfrontiert und immer wieder das Muster abtrennt. Das ist ganz wichtig, dass sie nicht alleine fällt, sie wieder zurück normalerweise. Ja, dann ist es auch so, dass es ja unreine Geister sind und die werden ja in der Blutlinie weiter vererbt. Und diese Person, die diese Gang da geerbt hat, die hat das einfach geerbt und muss damit zurechtkommen. Und das erbarmt mich sehr, weil sie schlussendlich ja, von den Vorfahren aus der Blutlinie, der wird nämlich gerne weitergegeben, der Geist der Isabel, auch der Geist des Ahab, sie braucht einfach Hilfe. Und von einmal zum Gebet kommen reicht nicht. Aber sie kann frei werden und das ist wunderbar. Ja, die Muster dieser Kontrolle verschwinden nicht einfach so, wenn du ein paar Mal gebetet hast. Wie gesagt, die Denkweise muss entsprechend der Wahrheit des Wortes Gottes erneuert werden, ersetzt, ausgetauscht werden. Und da braucht es eine Person, die etwas davon versteht und die von Gott beauftragt ist, ihr zu helfen. Und auch dieses herzliche Erbarmen, was Jesus für uns hat, auch mitbringt und die Geduld nicht verliert. Da braucht es viel Geduld. Aber diese Menschen können sich verändern und verändern sich. Und das geht ja um die Persönlichkeit. So, ich habe noch ein paar Minuten. Ich mache mal hier Schluss. Das ist schlussendlich ein Bollwerk. Und da gibt es ja diese wunderbare, den Vers über das Bollwerk. Und das werden wir auch gleich beten. Ich habe das Gebet wieder vorbereitet, so wie ich es für Ahab vorbereitet habe und ich habe eben gehört, das ist online. Das ist bei der Lektion, hast du gesagt, Tobias. Da könnt ihr nachgucken und es wäre wichtig, dass ihr beide Gebete euch anschaut. Wie gesagt, wenn wir jetzt das einmal durchbeten, wir haben gerade noch 7 Minuten, dann wird es nicht reichen. Aber ihr habt zu Hause Zeit anzufangen und es sind ja vielleicht nur ein paar von den Dingen, die euch noch so beschäftigen. Und das ist gut, wenn auch diese 5 oder 4 oder 3 oder 10 oder 15 verschwinden, sich auflösen. Und wir können dadurch in einen besseren, geheiligteren Lebensstil hineinwachsen. Es heißt ja im Römer 12, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich finde diesen Vers sehr wichtig. Wir sind nicht von heute auf morgen fertig, aber wir wachsen in diese Heiligung ständig mehr hinein und sind ja schon geheiligt. Und davon ausgehend ist es viel leichter, dass ich weiß, dass ich geheiligt bin, kann ich auch die restlichen Äste oder wie man auch dazu sagt, kann ich sie auch abtrennen. Und da haben wir einen großen Vorteil. So, ich schlage vor, dass wir dieses Gebet, also ich habe hier einige Punkte, wie man entlang beten kann, aufgeschrieben. Das lasse ich jetzt, damit wir das Gebet durchgehen. Und ihr guckt es euch an oder seid ihr schon dabei? Nee, gut, das Gebet ist schon da. Gut gehört. Dankeschön. Wenn ihr zu Hause das Gebet durchgeht, dann nehmt euch ein bisschen Zeit. Der Heilige Geist kann euch auch was anderes zeigen, was dran ist. Und ein bisschen Lobpreis machen, in die Stille gehen, mit dem Heiligen Geist kommunizieren und dann einfach anfangen, das Gebet zu lesen. Und nicht nur runterlesen, nach jedem Punkt einfach stoppen, hören, was sagt der Heilige Geist dazu, wohnt davon etwas noch in mir. Das kann gut möglich sein, dass unterschiedliche Dinge noch in einigen wohnen. Und bitte zwischendurch mal ausatmen und ganz gelassen daran gehen und dem Heiligen Geist vertrauen, dass er euch überführt und dass ihr das dann wiederholt. Ich habe die letzte Nacht das so zusammengestellt und ich dachte, es ist wichtig, dass ihr etwas habt. Ein Geländer, an dem ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Ihr könnt es auch anders beten. Das ist nur ein Vorschlag, aber ich glaube, der ist gar nicht so schlecht, weil da vieles von dem eben drin ist. Lasst uns doch aufstehen. Und ihr schaut dorthin. Wir lesen alle zusammen, nicht ich einen Satz und ihr dann. Dann kommen wir nicht durch. Es ist gar nicht so lang, aber langsam, bewusst. Und dann habt ihr schon mal einen Eindruck, wie ihr zu Hause weitermacht. Vater, ich bekenne, dass ich mich in verschiedenen Bereichen meines Lebens dem Geist der Isabel und seinen dämonischen Machenschaften geöffnet habe. Ein bisschen lauter geht das? Und so entschieden. Einfach nicht so, ach, ich bin ja schon so müde. Nein, entschieden. Das nimmt nämlich der Feind ernst, wenn er sieht, die Valerie ist entschieden und die Andrea. Dann geht er eher, dann weiß er, was Sache ist. Wenn wir so langsam reden, ist nicht so schön. Also, ich mache euch nur Mut. So, ich will lernen, nach Hebräer 12, 14 zu leben. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich will nach deinem Standard lernen zu leben. Und bitte vergib mir, dass ich den unreinen Geist der Isabel mit seinem narzisstischen Verhalten, der Kontrolle und der Manipulation sowie seinen weiteren Helfern toleriert habe. Ich binde im Namen Jesu Christi diesen Geist der Isabel und löse mich von ihm und reiße heute dieses Bollwerk in meinem Leben nieder nach 2. Korinther 10, 4-5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes zu. Wir zerstören damit alle dämonischen Denkmuster von Isabel und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich weise, das geht weiter, Folie 8, im Namen Jesu Christi jedes narzisstische Verhalten, jedes kontrollierende und manipulierende Denkmuster dieses Geistes von mir. Ich nehme das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und trenne mich im Namen Jesu Christi von jedem charakteristischen Merkmal einer Isabel, wie mich zu weigern, Schuld und Fehler zuzugeben, Menschen etwas vorzutäuschen, für alles Lob einheimsen zu müssen, Menschen zu benutzen, um eigene Ziele zu erreichen und sie die Drecksarbeit machen zu lassen, die Regeln der Logik zu durchbrechen, um mit verwirrter Rede die eigenen Machenschaften zu decken, andere Leute zu ignorieren, Menschen zu kritisieren. Folie 9. Ich nehme das Schwert des Geistes, ist ganz gut ab da. Ich nehme das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und trenne mich im Namen Jesu Christi von jedem charakteristischen Merkmal einer Isabel. Anderen immer eine Nasenlänge voraus sein zu müssen, Informationen zu beschlagnahmen und sie zu missbrauchen, unentwegt zu reden, das Reden als Werkzeug der Kontrolle einzusetzen, sich nicht unterordnen zu können, penetrant und dominant zu sein, einen hellseherischen Geist, einen Wahrsagegeist zuzulassen, Samen der Zwietracht zu säen und Halbwahrheiten zu erzählen, um eine Person schlecht dastehen zu lassen. Folie 10 bitte. Nehme das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und trenne mich im Namen Jesu Christi von jedem charakteristischen Merkmal einer Isabel, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, es anderen heimzuzahlen, alles wissen zu müssen. Ich trenne mich auch vom Geist des Ehrgeizes, von einem übertriebenen, starken Willen. Ich will, was ich will, wenn ich es will, und von einer unangemessenen Unabhängigkeit, von Religiosität, von Verführung. Ich binde und löse mich im Namen Jesu Christi entschieden von okkulten Einflüssen wie vom Yoga, von Reiki und Hypnose sowie Akupunktur und vom Götzendienst, Horoskope zu lesen, von sexuellen unreinen Praktiken, von Pornografie und von Selbstbefriedigung. Ebenfalls zerstöre ich im Namen von Jesus jeden Generationenfluch und widerrufe jedes Familienbündnis und gebiete diesen Einhalt am Kreuz. Folie 11. Ich und Gottes wurde offenbart, um die Werke des Teufels zu zerstören. So löse ich jetzt die Offenbarwerdung Jesu und zerreiße jeden Plan des Feindes im Reich der Finsternis über meinem Leben. Nach 1. Johannes 3,8 heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, um die Werke des Teufels zu zerstören. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken in mir. Was der Feind gebaut und gepflanzt hat, ist jetzt nach Jeremia 1,10 ausgerissen, zerbrochen und zerstört. Ich pflanze neue Saat, damit Neues wachsen kann. Matthäus 11, 28 bis 30. Danke, Jesus, dass du mich reinigst mit der Kraft deines Blutes vom Geist der Isabel und seinem Konglomerat von verschiedenen unreinen Geistern. Ich entmachte im Namen von Jesus negative Zellerinnerungen und alle Zerstörungsprogramme in meiner Seele und in meinem Körper. Danke für Heilung, Wiederherstellung und Freisetzung. Ich öffne mich für eine frische Füllung mit dir, Heiliger Geist, mit Freiheit und mit deinem Herrlichkeits- und Auferstehungsleben. Durchflute mich mit göttlichem Licht, einer neuen Freude, tiefem Frieden und mit deiner grenzenlosen Liebe. Folie 12. Wir schließen jetzt alle Einfallstore mit der Kraft des Blutes von Jesus. Wir entscheiden uns, dem Geist von Isabel, seiner gottlosen Denkweise und seiner Gang keinen Raum mehr zu geben. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt jeden leer gewordenen Raum einnimmst und mir hilfst, meine Identität und Autorität in Jesus Christus zu ergreifen. Danke und Amen. Das war jetzt aber ein sehr schneller Durchgang. Also, wenn ihr zu Hause weiter an dieses Gebiet geht, bitte langsam auf den Heiligen Geist hören und ausatmen. Und da kommt was, das ist einfach so. Und dadurch werden wir verändert und erneuert. Also, danke. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ist was geflogen? Amen. Wir bleiben dran. Halleluja. Diese Strukturen müssen zerstört werden. Tatsächlich ist es so, habe ich festgestellt, wo immer Gott übernatürlich am Wirken ist oder wirken will, wird diese Struktur, von Ahab und Isabel versuchen, immer wieder zu landen. Das heißt, wir müssen immer wachsam bleiben in Bezug auf diesen Geist. Ich glaube, ein entscheidender Punkt, warum wir 2010 hier auch einen Durchbruch wirklich in diesen Raum der Herrlichkeit erlebt haben, war, weil wir wirklich gelernt haben, Schritt für Schritt mehr und mehr gelernt haben, konsequent diesem Geist zu widerstehen. Weil er hindert, er ist ein Feind des übernatürlichen Wirkens Gottes. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir verstehen als Söhne der Herrlichkeit, als Glory Life verstehen, was unsere Berufung ist, dann ist uns auch klar, jawohl, dieser Geist muss unter unseren Füßen sein und muss unter unseren Füßen bleiben. Und dafür ist es immer wieder wichtig, auch tatsächlich, es immer wieder selber zu überprüfen, weil du kannst immer auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ja, heute kannst du mehr auf der Ahab-Richtung rutschen und morgen kannst du mehr in die Isabel-Richtung rutschen. Das kann sich auch hin und her bewegen, ja, schaukeln sozusagen. Letztendlich, das Wirken Gottes ist an dem Punkt, wo du wirklich in dieser Gnade gehst, nicht, dass du vollkommen sein musst in deiner Seele, aber dieser Geist als dämonische Kraft darf dich nicht beeinflussen. Amen. Preist den Herrn. Also, sag zu deinen Nachbarn, du bist frei. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Und jetzt zählst du hinein in diese Freiheit mit Freude, mit Siegesbewusstsein, du hast es vorher gehört, in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also auch in diesem Allen von Isabel und Ahab Strukturen, die in dieser Welt überall uns umgeben, auch in unserer Gesellschaft überall virulent sind, sind wir mehr als Überwinder. Also du hast auch diesen Geist besiegt. Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt sie überwunden. Dazu gehört auch Isabel und Ahab. Ihr habt sie überwunden, denn größer ist der in euch ist, als der in der Welt ist. Halleluja. Lasst uns den Heiligen Geist fragen, was wir geben sollen heute Abend. Auch ihr, die über Livestream zuschaut, fragt den Heiligen Geist, was du geben sollst. Wir lassen hier die Eimer durchgeben. Über online wird dir eingeblendet, wie du geben kannst. Während ihr gebt, noch kurz zwei, drei erfrischende Zeugnisse. Zum einen hier, wie Gott einfach beim Friseur Veränderung bewirkt hat. Jemand schreibt hier, vor 4 Wochen war ich beim Friseur und die Geschäftsführerin sagte mir, dass sie jetzt schon lange alleine das Geschäft hat, keine 2 Angestellten mehr. Seit dem Zeitpunkt quälen sie Tag und Nacht immer wiederkehrende Gedanken von Existenzangst und wie es wohl weitergehen wird. Ich erzählte ihr von Jesus, dass sie die Gedanken an ihn abgeben kann und sie soll ihn bitten, ihr zu helfen und sie soll es in Ruhe machen, im Bett vor dem Schlafen gehen. Heute, 4 Wochen später, haben wir telefoniert und sie hat voller Begeisterung erzählt, dass sie es genauso gemacht hat und dass seitdem alle Angstgedanken verschwunden sind und sie völlig frei ist. Ihren Freunden hat sie es auch schon weiter erzählt. Jesus bekommt alle Ehre. Halleluja. Von der Marina. Preist den Herrn. Halleluja. Und dann hat uns gestern noch ein Zeugnis aus dem Urlaub von Sabrina erreicht, die im Pool ihres Hotels geschwommen ist, auf Mallorca, gestern. als mir ein älteres Paar aufgefallen ist. Die Frau hat ihrem Mann irgendetwas an ihrer Schulter gezeigt. Als ich hingeschwommen bin, habe ich die Frau gefragt, ob sie Schmerzen in ihrer Schulter hat, was sie bejahte. Aufgrund einer OP war die Schulter voller Metall und Schrauben, was zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führte. Ich sagte ihr, dass ich Christ bin, für Kranke bete und bot ihr Gebet an, was sie annahm. Nachdem ich ihr die Hände aufgelegt und gebetet habe, testete sie ihre Schulter und konnte sie einige Zentimeter höher bewegen. Sie war ganz aufgeregt und zeigte auf den Fuß des Mannes, da auch er Schmerzen im Muskel hatte. Ich betete auch für ihn und bat ihn, es zu testen. Er sah total verblüfft aus, denn es war besser, scheinbar besser. Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie nicht wiedergeboren sind. Ich sagte ihnen, dass diese Heilungen ein Zeichen der Liebe Gottes an sie sind und er eine persönliche Beziehung mit ihnen möchte. Ich erklärte ihnen, wie sie durch das Lebensübergabegebet Jesus in ihr Herz einladen können, worauf die Frau freudig antwortete, dass sie das heute Abend machen werden. Danke, Papa, für dieses Zeichen seiner Liebe und dass Gott keinen Urlaub macht. Liebe Grüße aus Mallorca. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ich dieses Zeugnis aus dem Gloriaus schon vorgelesen habe. Zwei Trompen waren über das Herz in die Lunge gelangt bei einer, habe ich es schon mal erzählt? Nee. Bei einer Gloriaus-Teilnehmerin. Waren in die Lunge gelangt und verursachten eine Lungenembolie. Außerdem hatte sie, also die Teilnehmerin, eine etwa 5 cm lange gefährliche Thrombose im rechten Oberschenkel. Die Notfallärztin erklärte, dass es alte Thrombosen seien, die normalerweise kaum auflösbar sind. Nach der Behandlung der Lungenembolie wurde sie entlassen. Die Thrombose im Oberschenkel war noch da. Im Glory House haben wir für sie gebetet. Heute berichtete sie voller Freude, die 5 cm Thrombose ist verschwunden und vollständig aufgelöst. Halleluja. Für Jesus ist nichts unmöglich. Amen. Preist den Herrn.